7.47 Uhr ist es hier in Deutschlandradio Kultur, Studio 9. Manchmal fällt mir der Sprung von unseren Problemen, sowas wie die gerade besprochenen Skandale um Kostensteigerung bei öffentlichen Bauten und den Problemen der anderen schwer, weil einfach zu klar ist, um wie viel schlimmer es gar nicht so weit weg von Deutschland steht. Stichwort Ukraine, ein Land, in dem Gebäude nicht genutzt werden können, weil sie zerschossen sind. Heute trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe einmal mehr. Nach wie vor gilt es, den Minsker Vertrag umzusetzen. Minsk, die weißrussische Hauptstadt, die fällt da immer so selbstverständlich und nebenbei. Dabei lohnt sich der Blick auch mal dorthin. Unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler ist gerade aus Weißrussland von Recherchen zurückgekehrt. Guten Morgen. Guten Morgen. Minsk hat sich ja als Verhandlungsort etabliert und das, obwohl ja Weißrussland lange diesen exklusiven Titel hatte, die letzte Diktatur Europas. Was zeichnet die weißrussische Hauptstadt aus? Ist es vielleicht das sogar? Also zunächst ist es erstmal, dass es nicht Genf ist. Das klingt jetzt banal, aber Genf hat immer den Makel, jedenfalls aus russischer Sicht. Russland sitzt ja da mitunter persönlich mit am Tisch oder eben auch in Vertretung. Bei dem Genfer Treffen es immer so ist, dass auch die Amerikaner mit hinzugezogen werden müssen. Und dann ist es ein Übergewicht, so wird es jedenfalls in Russland gesehen, von westlichen Kräften. Das heißt, Minsk ist so insofern eine ganz gute Wahl, weil auch ganz unerwartet. Und das hat tatsächlich auch noch eine inhaltliche Komponente. Denn Alexander Lukaschenko, der Präsident seit nunmehr 21 Jahren, ist jemand, der sich erstaunlicherweise in diesem Konflikt um Neutralität bemüht. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, weil Weißrussland komplett wirtschaftlich von Russland abhängig ist, dass also gar nicht möglich sein kann, dass sich Minsk so weit entfernt von Moskau. Aber in kleinen Punkten sieht man das dann eben doch immer wieder. Lukaschenko hat zum Beispiel seine guten freundschaftlichen und langjährigen Beziehungen übrigens zu Petro Poroschenko, dem ukrainischen Präsidenten, bewahrt. Er demonstriert sie auch immer wieder. Und er hat etwas sehr Unbotmäßiges aus den Augen Moskaus gemacht. Er hat Lkw nach Kiew geschickt, in die Ukraine geschickt und diese Lkw sind dann für die Antiterroroperation benutzt worden. Das hat in Russland für sehr große Empörung gesorgt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Lukaschenko ganz genau weiß, wie weit er gehen kann, dass er nicht zu weit gehen kann, denn die allergrößte Gefahr, die ihm droht, ist nicht von der eigenen Opposition, sondern von Moskau. Eigene Opposition ist ein interessantes Stichwort. Die Opposition in Weißrussland oder vielleicht auch die Menschen insgesamt, schauen die denn auf die Ukraine, auf den Maidan, unter dem Aspekt, das ist ein Weg oder das ist eben auch keiner? Überhaupt nicht. Sie sind völlig verschreckt und das fand ich wirklich das Erstaunliche bei dem Besuch jetzt in Minsk. Die Menschen setzen noch mehr als früher Opposition mit Chaos gleich. Maidan steht für Krieg und entsprechend verschreckt und verängstigt sind sie. Und natürlich hat auch Lukaschenko überhaupt kein Interesse daran, dass sich irgend so etwas wie eine Widerstandsbewegung über das normale Maß oder bisherige Maß hinaus etabliert. Er unterdrückt wirklich absolut alles, was irgendwie nach Straßenprotesten aussieht und interessanterweise aber auch alles, was nach Russki Mir aussieht. Also alles, was sich jetzt sozusagen als pro-russische Organisation etablieren möchte, wird genauso klein gehalten. Das finde ich spannend, weil Alexander Lukaschenko ja immer derjenige war, der nah an Russland ran wollte. Es gab ja sogar die Vorstellung, eine Föderation zu bilden, das war noch in den 90er Jahren, also wirklich ganz eng an Moskau zu rücken, fast schon eins zu werden. Und jetzt diese Distanz von Lukaschenko, wo kommt die her? Die Distanz kommt daher, dass er riesengroße Angst hat, dass sich so etwas, was auf der Krim geschehen ist, eine Annexion nochmal in Weißrussland wiederholen könnte. Dafür gibt es gar keine Anzeichen. Er ist ja sehr, sehr brav und sehr diszipliniert Moskau gegenüber, aber er weiß eben, dass Moskau auch sehr unberechenbar handeln kann und davor hat er große Angst. Und er weiß eben auch, dass das Gut Unabhängigkeit für Weißrussland und für die Weißrussen kein so großes ist, für das sie tatsächlich die Waffe in die Hand nehmen würden und es verteidigen würden. Und da entsteht eine ganz paradoxe Situation. Die Opposition ist auf der einen Seite immer für eine starke Identität, eine Unabhängigkeit und weißrussische Identität gewesen. Lukaschenko auch, aber die Mehrheit der Menschen nicht. Die Mehrheit der Menschen ist pro-russisch. Und das wiederum ist eindeutig Ausdruck auch dieser übermächtigen russischen Propaganda. Die russischen Fernsehkanäle sind eben diejenigen, die hauptsächlich gesehen werden im Minsk. Was bedeutet das denn für die andere Seite im Verhältnis zur EU? Gibt es da Annäherung auch dadurch, dass man Minsk nun als diesen Verhandlungsort etabliert hat? Es gibt ganz sichtbare Zeichen von Annäherung. Die Kontakte nehmen zu. Sie geschehen auch auf höherer Ebene. Der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn war in Minsk. Das gab es also seit vielen Jahren nicht. Auf der anderen Seite ist eine Erwartungshaltung überhaupt nicht erfüllt worden, nämlich dass die EU dazu beiträgt, Lukaschenko überzeugt, dass die politischen Gefangenen freigelassen werden. Mikolai Statkiewicz, der wichtigste Präsidentschaftskandidat 2010, sitzt noch immer in Haft. Und die Dunkelziffer von den offiziell 7 politischen Gefangenen ist wahrscheinlich sehr viel höher. Sie waren ja jetzt in Weißrussland, weil dort Wahlen anstehen, Präsidentschaftswahlen. Wird es denn so etwas wie Oppositionskandidaten in einer bedeutenden Zahl oder in einer bedeutenden Stellung überhaupt geben? Also man versucht jetzt auf jeden Fall Kandidaten zu registrieren. Die müssen dafür 100.000 Unterschriften beibringen. Das ist richtig mühsam. Ich habe das auch beobachtet, wie sie auf der Straße diese Unterschriften versuchen einzusammeln und so auch mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Es ist aber gebunden für die Opposition an eine Voraussetzung, nämlich dass Statkiewicz freigelassen wird. Das ist nicht in Sicht und dann könnte es sein, dass die wenigen unabhängigen Kandidaten ihre Kandidatur kurz vorher dann doch nochmal zurückziehen, um zu sagen, ohne Statkiewicz ist das Ganze alles eine Farce und da machen wir nicht mehr. Gibt es denn oder gäbe es denn überhaupt so etwas wie eine Chance auf einen Regierungswechsel von der Stimmung, die Sie im Land erlebt haben? Absolut nicht. Die Stimmung ist so, dass man in Umfragen von unabhängigen Instituten ungefähr eine 40% Marge für Lukaschenko festsetzt. Die unabhängigen Kandidaten oder dann auch die Pro-Lukaschenko-Kandidaten sind im einstelligen Prozentbereich. Aber wir wissen auch jetzt schon ganz genau, wie das Ergebnis aussehen wird. Es wird wieder um die 80% für Lukaschenko liegen. Ich habe eine letzte Frage und zwar die Frage, die sich ja eigentlich immer wieder stellt, die man aber gerne mal vergisst. Wie gut geht es denn eigentlich den Menschen in Weißrussland? Also wenn man es mal wirklich ökonomisch betrachtet. Denen geht es ausgesprochen schlecht. Es gibt eine schwere Wirtschaftskrise und man muss sich vorstellen, dass die Menschen ungefähr zwischen 200 und 350 Euro im Monat verdienen und das, wenn sie überhaupt was verdienen und Arbeit haben. Die Arbeitslosigkeit steigt. Sie liegt bei über 10%. Das heißt, das Ganze ist eine Stabilität auf sehr, sehr, sehr niedrigem Niveau. Sabine Adler zurück von Recherchen in Weißrussland. Vielen Dank für das Gespräch. 7:54 Uhr ist es.